Heute ist Ewigkeitssonntag und ich werde aus gegebenen Anlass in meiner Predigt über diesen wichtigen Teil unseres Lebens sprechen, nämlich über unsere Zeit. Und weil es eben Ewigkeitssonntag ist, geht es nicht nur darum, ob ich ein gutes Zeitmanagement habe, sondern es geht auch darum, wie nutze ich meine Zeit in Bezug auf die Ewigkeit. Grundlage für meine Predigt sind zwei Verse aus dem Epheserbrief. Und zwar die Verse aus Kapitel 5, die Verse 15 und 16. Da steht: So achtet nun genau darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Der Apostel Paulus gibt den Christen damals und auch uns heute einen ganz wichtigen Auftrag. Er sagt: Leute, nutzt die Zeit. Nutzt die Zeit in der Welt, in der ihr lebt. Sie ist wertvoll, sie ist kostbar und es ist nicht egal, was ihr mit eurer Zeit macht. Achtet genau darauf, wie ihr lebt. Und um ein bisschen in dieses Thema Zeit reinzukommen, will ich euch mal vorlesen, wie die Deutschen, wie so ein typischer Deutscher oder eine Deutsche ihre Zeit verbringt. Laut einer Studie der Zeitschrift GeoWissen nutzt ein Mensch in Deutschland seine Lebenszeit so: 24 Jahre und 4 Monate schläft der Mensch. 7 Jahre arbeitet er. 5 Jahre sieht er fern. 5 Jahre wendet er fürs Essen auf. 2 Jahre und 10 Monate redet er mit anderen. 2 Jahre und 6 Monate verbringt der Deutsche im Auto. 1 Jahr und 10 Monate lernt er und bildet sich fort. 1 Jahr und 7 Monate betätigt er sich sportlich. 1 Jahr und 6 Monate geht er shoppen. 16 Monate putzt er seine Wohnung. 9 Monate spielt er mit seinen Kindern. 6 Monate sitzt er auf der Toilette. 6 Monate steht der Deutsche im Stau. 4 Monate sitzt er am Computer. 3 Monate vertreibt er sich die Zeit in Kneipen. 3 Monate bringt der Deutsche beim Arzt zu. 8 Wochen verbringt er auf dem Weg zur Arbeit. 2 Wochen küsst er. 2 Wochen betet er. Und ein Kommentar zu dieser Liste war: Nur gut, dass man dies nicht alles durchgehend macht. Wer will schon ein halbes Jahr auf dem Klo sitzen? Dem Apostel Paulus geht es natürlich weniger darum, wie wir unsere Zeit einteilen in unserem Alltag, sondern es geht ihm darum, gehen wir weise mit unserer Zeit um oder nicht? Haben wir überhaupt noch ein Gefühl für unsere Zeit oder eben nicht? Und da muss man wirklich überlegen und sein Leben reflektieren, anders geht das nicht. Und vielleicht hilft euch diese Predigt, einmal innezuhalten und darüber nachzudenken, ob der eigene Umgang mit der Zeit weise ist oder unweise. Und meine Predigt kann an dieser Stelle natürlich nur ein Anstoß sein. Und den Rest müsst ihr dann machen und im Alltag üben. Das ist dann eure Sache. Ich habe mir vor einiger Zeit in der Thalia-Buchhandlung in der Europapassage in Hamburg dieses Buch gekauft. 5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Ich habe das gesehen, stand in der Bestsellerliste. Und das fand ich interessant. Und ich habe es umgedreht und am Ende auf der Rückseite steht: Was zählt am Ende wirklich? Auf dem Sterbebett fällt vielen Menschen auf, was sie in ihrem Leben gerne anders gemacht hätten. Die meisten bedauern, dass sie nicht den Mut hatten, ihre eigenen Wünsche zu verwirklichen, dass sie zu viel gearbeitet und zu wenig Zeit für ihre Freunde und Familie hatten. Das passt doch zu diesem Thema: Wie nutze ich meine Zeit? Und ich habe es mir gekauft und gleich in der Bahn angefangen zu lesen. Und in diesem Buch beschreibt die Autorin, was sie erlebt hat in der Begleitung mit Sterbenden. Und am meisten bewegt hat mich das Schicksal einer Frau, die sich am Ende ihres Lebens unglaubliche Vorwürfe macht, ihr Leben nicht richtig genutzt zu haben. Und jetzt, am Ende ihres Lebens, ist es zu spät. Also auch in diesem Buch geht es um die Frage, gehe ich weise mit meiner Zeit um oder nicht? Ich will in meiner Predigt 4 Beispiele geben, in denen Menschen weise und auch unweise mit ihrer Zeit umgehen. Und eure Aufgabe ist es dann, diese Beispiele in euer eigenes Leben zu übertragen und zu reflektieren. Und dann zu überlegen, gehe ich weise mit meiner Zeit um oder nicht? Ich habe 2 Negativbeispiele und ich habe 2 Positivbeispiele. Ich fange an mit den Negativbeispielen. Die erste Person, um die es geht, ist der König Hiskia aus dem Alten Testament. Hiskia lebte im geteilten Reich in Israel, im Nordreich, und er bekommt irgendwann Besuch von dem Propheten Jesaja. Und dieser Prophet hat folgende Botschaft an den König. Er sagt, bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und nicht am Leben bleiben. Das ist ja keine gute Nachricht, oder? Und Hiskia ist auch richtig geschockt. Im Text steht, Hiskia weinte sehr, tagelang. Aber gleichzeitig fängt er auch an zu beten. Und er sagt, gedenke doch, Herr, wie ich vor dir in Treue und ungeteiltem Herzen gewandelt bin und getan habe, was dir gefallen hat. Und dann passiert etwas Tolles. Jesaja kommt ein zweites Mal zu diesem verzweifelten Hiskia und sagt, so spricht der Herr, der Gott deines Vaters David. Ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen. Ich will deinen Tagen noch 15 Jahre zulegen und will dich samt dieser Stadt erretten aus der Hand des Königs von Assyrien und will diese Stadt beschirmen. Hiskia bekommt also 15 Jahre geschenkt und wird wieder gesund. 15 Jahre. Und die Frage ist natürlich an Hiskia, nutzt er diese Zeit sinnvoll? Achtet er genau darauf, wie er sein Leben führt oder nicht? Geht er weise mit diesen 15 Jahren um, die Gott ihm schenkt? Und es gibt in der Folgezeit in der Bibel eine Sache, die erwähnt wird. Und ihr könnt selbst einmal urteilen, ob diese Sache weise ist oder nicht. Hiskia bekommt nach seiner Krankheit Briefe, Geschenke und auch Besuch aus Babylon. Man hatte von seiner Krankheit gehört und auch von seiner wunderbaren Heilung und nun wünscht man ihm alles Gute. Und dann steht im Text Folgendes. Darüber freute sich Hiskia und er zeigte den Gesandten das Schatzhaus, Silber und Gold, kostbare Salben und sein ganzes Zeughaus und alle Schätze, die er hatte. Es gab nichts, was ihnen Hiskia nicht gezeigt hätte in seinem Hause und in seinem ganzen Reich. Ist das weise, alle seine Schätze zu zeigen und zu sagen, guckt mal, was ich alles habe? In einer Zeit, in der Kriege in den meisten Fällen geführt wurden, um sich an den Schätzen der Besiegten zu bereichern? Ein paar Jahre später kommt Hiskia noch einmal Besuch von dem König von Assyrien. Und er holt sich alles, was Hiskia den Besuchern damals gezeigt hat. Natürlich mit Gewalt. Das hatte sich rumgesprochen, was Hiskia für Schätze hatte. Im Nachhinein kann man sagen, wie kann man nur so dumm sein wie Hiskia? Und nicht nur alle Schätze werden geraubt, das Volk wird weggeführt in die Gefangenschaft nach Assyrien. 15 Jahre geschenkt und man kann sagen, Hiskia hat diese Zeit nicht weise genutzt. Was würdest du machen, wenn man dir heute an diesem Tag, an diesem Sonntag garantieren würde, du hast mindestens noch 15 Jahre zu leben. Mindestens 15 Jahre. Was würdest du mit dieser Zeit machen? Wie würdest du sie nutzen? Uns muss bewusst sein, dass es Entscheidungen und Verhaltensweisen gibt in unserem Leben, die vielleicht jetzt, 2015, Auswirkungen für die nächsten 15 Jahre haben. Vielleicht die Frage, wie ich in der Schule bin. Oder in welche Freundschaften ich meine Zeit investiere. Welche Beziehung in der Gemeinde ich verbessern will. Wo ich mitarbeiten will. Und wo ich meine Gaben einsetzen will. Oder an welcher Stelle ich in der Gemeinde ganz neu einen Bereich eröffnen will. An welcher Stelle ich nach außen gehen will vielleicht. Oder wie sieht das aus mit deiner Arbeit? Bist du da an der richtigen Stelle? Wo wäre vielleicht Veränderung nötig? Wo musst du deine Beziehung verbessern? Zu deinen Eltern vielleicht? Oder zu deinen Kindern? Oder wenn du sie noch hast, zu deinen Großeltern? Es gibt viele Entscheidungen, die Auswirkungen haben auf die nächsten 15 Jahre. Die Entscheidung, dass ihr neue Fenster habt, hat natürlich Auswirkungen auf die nächsten 15 Jahre. Ein zweites Beispiel. Jesus erzählt ein Gleichnis. Da ist ein Mann, der relativ erfolgreich ist. Er arbeitet viel und das, was er macht, gelingt. Und er ist jemand, der richtig gut wirtschaften kann. Es ist das Gleichnis vom reichen Kornbauern. Seine Ernte ist groß, seine Methoden sind gut und er stellt irgendwann fest, ich mache so einen großen Umsatz, dass es sich lohnt, eine größere und bessere Scheune zu bauen. Eigentlich eine weise Entscheidung. Wirtschaftlich gesehen genau das Richtige. Er trifft eine gute Entscheidung für die Zukunft. Vielleicht für die nächsten 15 Jahre. Nehmen wir nun einmal an, der Kornbauer baut 15 Monate an seiner neuen Scheune. 15 Monate. Die Frage ist, was kommt danach? Nach diesen 15 Monaten. Am Ende sitzt der Kornbauer stolz auf seinem Schaukelstuhl vor seiner großen, neu erbauten Scheune und sagt, so steht es im Text, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Ist das weise, wenn man gut wirtschaftet und Erfolg hat und meint, davon wird die Seele satt? Viele Leute denken das. Da spielt nur der Erfolg eine Rolle oder die Beziehung zum Partner oder die Erziehung der Kinder und das geistliche Leben wird vollkommen vernachlässigt. Ich habe mich vor ein paar Jahren auf einer langen Autofahrt mit jemandem unterhalten aus unserer Gemeinde, die so 2 oder 3 Jahre alles andere im Fokus hatte und sich nicht um ihre eigene Seele gekümmert hat. Und dieses Mädel sagte zu mir, ich bin in dieser Zeit überhaupt nicht in meinem Glauben gewachsen. Und ich stehe noch da, wo ich vor 3 Jahren stand. Das Gleichnis sagt, dass der Kornbauer dumm war. Richtig dumm. Da steht im Text, aber Gott sprach zu ihm, du Narr. Diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? Und der Nachsatz, der Sinn dessen, warum Jesus dieses Gleichnis erzählt, lautet, so geht es dem, der sich Schätze sammelt und nicht reich ist bei Gott. Erfolg zu haben ist nicht schlecht. Und Vorräte zu sammeln ist natürlich auch nicht schlecht. Häuser zu bauen ist nicht schlecht. Reichtum ist auch nicht schlecht. Aber die Seele versorgt man damit nicht. Er hätte auch in diesen 15 Monaten sagen können, ich habe Erfolg und Reichtum und Geld, wie wird denn jetzt meine Seele satt? Wie werde ich reich bei Gott? Aber das hat er eben nicht getan. Die nächsten 15 Monate liegen vor dir. Und die Frage ist, was ist in deiner Zeiteinteilung die Priorität? Was ist bei dir im Fokus, im Zentrum? Dein Beruf, dein Erfolg, deine Vorräte, deine Gesundheit? Oder ist es auch die Frage, wie wird deine Seele satt und versorgt? Wie bleibst du auch innerlich gesund? Der reiche Kornbauer hat diese Zeit nicht weise genutzt. Und das sollte uns eine Warnung sein, die eigene Seele nicht zu vergessen. Hiskia und der reiche Kornbauer, 2 Beispiele von Menschen, die unweise mit ihrer Zeit umgehen. Kommen wir nun zu den beiden positiven Beispielen. Die erste Person, um die es geht, hat nur noch wenige Stunden zu leben. Er ist Verbrecher und er wird für seine Verbrechen bestraft. Er ist einer von den beiden Verbrechern, die neben Jesus gekreuzigt werden. Er wird zusammen mit einem weiteren Verbrecher und Jesus zur Hinrichtung geführt und ans Kreuz genagelt. Mindestens 3 Stunden hängt er am Kreuz neben Jesus. Und er nimmt, soweit er das kann, in seinem Zustand, alles wahr, was um diese 3 Kreuze geschieht. Die Schaulustigen, die Spötter, vielleicht seine Angehörigen, seine Familie, die Tränen, der endgültige Abschied. Er sieht die Jünger Jesu, die das Sterben ihres Herrn mit ansehen müssen. Die Soldaten, die um die Kleider Jesu würfeln. Und er hört die Worte, die Jesus sagt. Und er sieht auch, wie Jesus mit seinem Tod umgeht. Nehmen wir einmal an, der Verbrecher spürt, dass es in Kürze mit ihm zu Ende gehen wird. Nehmen wir einmal an, die letzten 15 Minuten liegen vor ihm. 15 Minuten. Wie nutzt dieser Verbrecher diese 15 Minuten? Wie nutzt er diese Zeit? Wenn man das in den Evangelien liest, dann gibt es da diese Szene, wo der zweite Verbrecher anfängt, sich über Jesus lustig zu machen. Im Lukas-Evangelium wird das zum Beispiel beschrieben. Da steht, aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach, bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Die letzten 15 Minuten laufen. Wie geht der erste Verbrecher mit diesen wenigen Minuten um? Wenn man weiterliest, dann weiß man, er nutzt diese Zeit. Da steht, Da wies ihn der andere zurecht und sprach: Und du fürchtest dich nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und jetzt ist es ja interessant. In dem, was der Verbrecher sagt, erkennt Jesus den Glauben des Verbrechers an ihn als den Messias. Und das muss so sein, denn Jesus antwortet: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und wenn man die Botschaft des Neuen Testamentes ansieht, dann kann er nur im Paradies sein, wenn er Jesus als den Messias ansieht. Der Verbrecher hat diese 15 Minuten weise genutzt. 15 Minuten, die über seine Seele entschieden haben. Wie oft haben wir in unserem Leben 15 Minuten in unserem Leben, die wir weise und sinnvoll nutzen können? Die ersten 15 Minuten nach dem Aufstehen zum Beispiel. Die letzten Minuten vor dem Schlafengehen. Ein kurzes 15-minütiges Gespräch in der Stadt. Unsere Gedanken auf eine Begegnung in der Gemeinde nach dem Gottesdienst. Die Zeit, wenn wir auf den Bus oder die Bahn warten. Die Frage ist immer: Nutzen wir diese Zeit? Nutzt du diese Zeit? Ein letztes Beispiel. Paulus und Silas sind in der Stadt Philippi. Sie predigen das Evangelium und landen schließlich im Gefängnis. Sie beten und loben Gott im Gefängnis und es passiert ein echtes Wunder. Es entsteht ein Erdbeben und die Grundmauern wanken, die Gefängnistüren öffnen sich, die Fesseln fallen von den Wänden und alle Gefangenen sind frei. In dem Gefängnis ist ein Gefängniswärter. Und weil dieser Gefängniswärter für alle Gefangenen verantwortlich ist und nun alle Gefangenen frei sind, schnappt er sich sein Messer und will sich umbringen. Und dann hat er sein Messer vielleicht an seiner Kehle. Und dann ruft Paulus: Halt! Tu dir kein Leid an, denn wir sind alle noch hier. Und dann hat der Gefängniswärter 15 Sekunden Zeit. Und um sich das alles anders zu überlegen und sich eben nicht das Leben zu nehmen. 15 Sekunden. Was macht der Gefängniswärter? Er nimmt das Messer von seiner Kehle, verlangt Licht und fällt Paulus und Silas zu Füßen. Der Mann erkennt, dass das, was er jetzt tut, wichtig ist für sein Leben. Und er führt Paulus und Silas aus dem Gefängnis und er hat nur eine Frage: Was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Und Paulus antwortet: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet. Der Mann kümmert sich um seine Seele. Und er glaubt an Jesus und er lässt sich taufen. 15 Sekunden können unglaublich wichtig sein in unserem Leben. Die ersten 15 Sekunden nach einem Streit. Schieße ich zurück und das Ganze eskaliert? 15 Sekunden bei einer Autofahrt. Reagiere ich richtig in einer Gefahrensituation? 15 Sekunden im Gespräch mit jemand anderem. Höre ich zu? Bin ich offen für Kritik? Oder mache ich dicht und schotte mich ab? Die ersten 15 Sekunden bei einer Begegnung mit einem Menschen. Offenheit oder Distanz? Ich musste bei der Vorbereitung an eine Szene denken. Es liegt schon viele, viele Jahre zurück. Da hatte ich auch 15 Sekunden Zeit. Wir waren zusammen mit einer Klasse in Florenz in einer Jugendherberge. Und ich war nachmittags, hatte ich irgendwie nichts zu tun und bin dann auf dem Gelände der Jugendherberge spazieren gegangen. Und auf der Mauer der Jugendherberge saß ein Mädel aus der Nachbarklasse. Und ich bin zu ihr hin, habe mich mit ihr unterhalten. Und das Erste, worüber wir uns unterhalten haben, was liest du denn da? Und sie hat in der Bibel gelesen. Und dann hatte ich 15 Sekunden Zeit, um dieses Gespräch weiterzuführen oder nicht. Obwohl meine Gedanken waren, was, die liest in der Bibel? Was ist denn das für eine? Und dann hat sich ein Gespräch entwickelt. Und wir haben uns nach der Klassenreise öfter mal getroffen. Ich habe mich in dieses Mädel verliebt und bin dann mit ihr in den Jugendkreis. Und in diesem Jugendkreis habe ich die Entscheidung getroffen, irgendwann, ich will mit Jesus Christus leben. Und das Mädel, das war dann irgendwann aus dem Jugendkreis draußen und hat auch ganz jemand anders geheiratet. Aber ich hatte in diesen 15 Sekunden eine Entscheidung getroffen für die Ewigkeit. Fünfzehn Jahre, 15 Monate, 15 Minuten, 15 Sekunden. Wie gehe ich mit meiner Zeit um, weise oder unweise? Das ist die Frage an euch und auch an mich. Heute ist ja Ewigkeitssonntag und lasst mich zum Schluss noch einmal einen Bezug zu diesem Tag und zu dem Thema Ewigkeit herstellen. Vor 4 Jahren ist meine Mutter gestorben und damals ging das relativ schnell alles. Ich hatte sie an einem Donnerstagabend noch besucht und da ging es ihr schon relativ schlecht. Und eigentlich hätte ich sagen müssen, irgendwie sieht das nicht gut aus. Aber ich habe den Ärzten vertraut und sie sollte dann am Montag zur Kur fahren mit meinem Vater zusammen. Und ich bin dann abends an dem Donnerstag nach Hause gefahren, in der Hoffnung, dass es ihr am nächsten Tag besser gehen würde. 15 Stunden später, morgens um 9, rief mein Bruder mich an, auf meinem Handy. Ich fuhr gerade mit dem Auto in die Stadt nach Buxtehude. Ich habe dann schnell angehalten, habe meinem Bruder zugehört. Mein Bruder sagte unter Tränen, Mama ist im Krankenhaus, Zustand nach Reanimation. Sie ist morgens aus dem Haus gegangen am Freitag und hatte draußen vor dem Haus einen Herzstillstand. Und dann hat sie 15 Minuten keinen Sauerstoff gehabt, bevor sie dann wiederbelebt wurde. Ich saß die nächsten Tage viel auf der Intensivstation an ihrem Bett. Es war klar, dass sie nach 15 Minuten ohne Sauerstoff nie wieder bei klarem Verstand oder sogar bei vollem Bewusstsein sein würde. Und die Werte waren absolut schlecht. Und es war klar, dass sie ohne Geräte sehr bald sterben wird. Und da saß ich nun vor meiner eigenen Mutter und habe mich gefragt, was wird nach dem Tod aus ihrer Seele? Die Bibel ist da ja ganz klar. Sie sagt, wer an Jesus Christus glaubt, der hat das ewige Leben. Und wer nicht an Jesus Christus glaubt, der hat das ewige Leben eben nicht. Oder anders ausgedrückt, wer an Jesus Christus glaubt, dessen Seele geht nach dem Tod heim zu seinem Vater und zu seinem Herrn Jesus Christus. Und wer nicht an ihn glaubt, der kommt in die Hölle, wie immer diese Hölle auch aussieht. Es ist auf jeden Fall ein Ort, wo Gott nicht ist. Wo geht die Seele meiner Mutter hin? Das waren meine Gedanken. Man kann schon sagen, dass meine Mutter versucht hat, sich in ihrem Leben um ihre Seele zu kümmern. Auf ihre Art und Weise. Sie ist auf den vielen Reisen mit meinem Vater immer in die Kirchen gegangen und hat gebetet. Ich habe damals als Jugendlicher, als ich da Christ wurde, ihr erzählt, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist und dass sie in ihn glauben muss und dass der Tod nicht das letzte Wort hat und sie dann das ewige Leben haben würde. Damals hat sie mich völlig ungläubig angesehen. Und ich weiß nicht, oder ich wusste nicht, als ich am Sterbebett meiner Mutter jetzt saß, was hat sie daraus gemacht? Nun saß ich also als jemand, der diese Hoffnung auf das ewige Leben hat, bei meiner Mutter am Sterbebett. Und es war fast unerträglich für mich, nicht zu wissen, ob meine Mutter diese Entscheidung für Jesus Christus in ihrem Leben getroffen hat, in den letzten Wochen und Minuten vielleicht oder nicht. Die Vorstellung, ich würde am Ende meines Lebens, wenn ich einmal sterbe, heimgehen zu Gott und meine eigene Mutter wäre nicht bei Gott, weil sie diese Entscheidung für den Glauben an Jesus Christus nicht getroffen hat. Dieser Gedanke hat mich fast zerrissen. Nach 4 Tagen ist sie gestorben. Ich weiß nicht, ob es hier heute Morgen jemanden gibt, der diese Entscheidung für den Glauben an Jesus Christus noch nicht getroffen hat. Aber wenn es jemanden gibt, dann bitte ich dich, aus meiner eigenen Erfahrung heraus und aus der Erfahrung, aus dem, was die Bibel uns über die Ewigkeit lehrt, kümmere dich um deine Seele. Kümmere dich um die Ewigkeit. Mach dich auf den Weg und fang an Jesus Christus zu glauben. Nutz diese deine Zeit. Nutz sie für die Ewigkeit. Und wenn du jetzt vielleicht, da du diese Entscheidung für Jesus Christus schon getroffen hast, jemanden im Sinn hast, der diese Entscheidung noch nicht getroffen hat, dann hilf ihm doch, sich um seine Seele zu kümmern. Der Tag ist lang, ruf ihn an, heute. Bau wieder einen Kontakt auf. Ich schließe. Die wichtige Frage, die Paulus dir heute stellt, dir und mir ist, wie gehst du mit deiner Zeit um? Weise oder unweise? Lass uns zusammen beten. Herr Gott, wir danken dir für diese mahnenden Worte. Für diese mahnenden Worte, weise mit unserer Zeit umzugehen. Und du siehst unser Leben und weißt, dass wir das so oft nicht hinkriegen. Und wir brauchen deine Hilfe. Wir brauchen deine Hilfe, gut umzugehen mit den nächsten 15 Jahren, mit den nächsten 15 Monaten, auch mit den 15 Minuten und auch mit 15 Sekunden, die wir oft in unserem Leben haben. Hilf uns, dass wir unsere Zeit weise nutzen. Hilf uns, dass wir das in unserem Alltag üben. Heute, in der nächsten Woche und auch darüber hinaus. Amen.